Deutschlandfunk. Hörspiel. Wir bringen heute ein Hörspiel des Schriftstellers Albert Ostermeier. Vatersprache heißt das Stück, das ursprünglich als Theaterstück für die Ruhrtriennale 2002 entstanden ist. Vatersprache erzählt von der Suche nach der eigenen Identität. Wolf, ein junger Mann, kehrt aus dem Ausland nach Deutschland zurück, in die leere Wohnung seines verstorbenen Vaters, den er nie kennengelernt hat. Ebenso fremd wie der eigene Vater ist ihm Deutschland, ein Land, in dem er nie gelebt hat. Vatersprache von Albert Ostermeier. Es war umsonst. Ich habe den Schlüssel verloren. Ich schlage es aus. Nein, ich bin bereit dazu. Bin ich es wirklich? Es ist alles voller Staub. Ich könnte diese Mücke erschlagen. Dann wäre meine Hand auf dem Schrank und der Staub auf meiner Hand. Ich. Ja? Buchen Sie den Flug um. Ich nehme die letzte Maschine. Nein, ich möchte nicht am Fenster sitzen. Gang. Ich bevorzuge den Gang. Egal wo. Nur am Gang. Ich werde diesen Schrank nie öffnen. Es war ein Fehler zu kommen. Was soll dieses Radio hier? Ich. Rühre es nicht an. Rühre nichts hier an. Nichts. Hausstauballergie. Wir trennen die Augen. Deutsche Linden. Ich wusste gar nicht, dass ich gegen deutsche Linden allergisch bin. Ich muss mich akupunktieren lassen, wenn ich bleibe. Eichenholz. Der verfluchte Schrank ist völlig aus Eichenholz. Den kann ich nie eintreten. Und wenn er selbst darin liegt? Ich trete die Tür ein und er fällt mir in die Arme. Zerfällt zu Staub. Auf meiner Brust zu Staub. Und die Würmer kriechen mir unter das Hemd, drehen sich ins Herz hinein. Wo sind meine Zigaretten? Ja, hör zu, ich komme heute Nacht zurück. Nein, ich laufe nicht. Das ist mein Atem. Ich weiß nicht, warum ich zittere. Ich stehe in seiner Wohnung, sie ist leer. Vaters Wohnung? Leer? Fast leer. Bis auf einen Schrank. Nein! Ich habe keine Ahnung. Der Notar gab mir die Schlüssel. Nein, ich bin ganz ruhig. Mich berührt es nicht. Ich übergebe alles einem Anwalt, soll der die Wohnung verkaufen. Den Schrank. Ich will das Geld nicht. Nein, ich diskutiere darüber jetzt nicht. Wir reden zu Hause darüber. Ich komme. Nein, es ist kein Unfug. Ich komme heute Nacht noch. Ob das Kind noch auf der Treppe steht und lacht? Seine tiefen Augen, als wüsste es nichts. Und wüsste doch alles. Ich weiß nichts. Der schwere Honig in seinen Mundwinkeln. Der Ball, wie er die Treppe hinuntersprang. Mir in die Arme. Und plötzlich bin ich wieder ein Kind. Will die Schuhe ausziehen und losrennen. Auf dem Hof Fenster einschlagen. Zusehen, wie die Luftballons am Stacheldraht zerplatzen. Mich in den Mülltonnen verstecken. In die Beete des Hausmeisters pissen. Oder? Ich drücke meine ganze Hand auf das Klingelbrett. All die Namen in einer Hand, wie Lebenslinien. Die Türen, die sich öffnen. Das kochende Wasser in den Kochtöpfen. Das asthmatische Röcheln des Rentners, der auf seinem Plattenspieler immer wieder dieselbe Platte abspielte. Dieselbe Platte, immer wieder. Deren Hülle er vor uns Kindern hinter der Couch versteckte. Versteckte. Wie die Abzeichen in seiner Kommode, blank gerieben von seinen Knöcheln, mit denen er ständig über sie strich. Ich dachte immer, seine Brust müsste durchlöchert sein, von all den Orden. Wie er die Hand hob, wenn wir ihn neckten. Die Käfer in seinen Pantoffeln aussetzten. Wie er uns beibrachte, die Holzgewehre richtig an die Wange zu drücken. Das Ziel zu fixieren und abzudrücken. Mit den kleinen Fingern abzudrücken. Er hasste die Rothäute. Und ich wollte immer eine Rothaut sein. Mir eine Feder ins Haar stecken, barfuß laufen, das Ohr auf den Teppichboden legen und sie kommen hören. Die Züge. Züge aus allen Himmelsrichtungen. Er hatte seine Schubladen voller Fahrpläne. Zugfahrpläne. Sprach Orte aus, die wir in den Atlanten unserer Eltern nie fanden. Und die auf unseren Zungen umherzischten. Er zwang uns zu schwören. Blutsbruderschaft. Nahm uns bei der Ehre, statt bei der Hand. Wenn die Gewitter näher rückten und der Hagel wie ein Trommelfeuer gegen die Scheiben, dann lagen wir mit ihm unter dem Teppich und aßen Schokolade. Er hat auch immer Schokolade gegessen. Im Bunker. Berge von Schokolade. Der Blitz. Gedämpft durch den schweren Stoff um unsere schmalen Schultern. Im Dunkel nur das Glühen seiner Augen. Seine Stimme horcht durch die Nacht. Kinder, welch ein Donnerruf. Zu den Waffen. Zu den Waffen. Kinder, was die Hände blindlings raffen. Deutsche. Meiner Kinder Reigen, die mit Schmerz und Lust geküsst in den Schoß mir kletternd steigen. Unbesiegt. Unbesiegt. Deutsche. Unbesiegt. Er liebte meinen Namen. Wolf. Es war ein Verbrechen, in diesem Land ein Kind zu sein. Wolf! Ich muss die Vorhänge aufziehen. Vielleicht sehe ich dann mehr. Vielleicht gibt es einen zweiten Schlüssel. Will ich ihn wirklich öffnen? Das Holz blättert ab. Das Schloss ist zerkratzt. Steckte der Schlüssel die ganze Zeit oder hat er ihn in einer Schublade versteckt? Unter dem Teppich. Im Gasherd, den er nie benutzte. Wurde die Leitung abgedreht, geschlossen? Muss ich die Rechnung weiterzahlen? Die Küche ist nur ein Grundriss. Auf dem Boden PVC. Doppelte Holzfenster, abgesplitterte Rahmen, Anschlüsse stillgelegt, die Telefonbuchse veraltet. Gegenüber dem Schrank muss der Fernseher gestanden haben. Ein schwerer Ohrensessel, vielleicht mit einem Schutzbezug. Ging er mit Straßenschuhen in sein Wohnzimmer? Der Teppich wurde gereinigt. Riecht nach Chemie. Oder kommt der Geruch von draußen? Was soll ich mit dieser Wohnung? Wo ist der Brief? Ich habe ihn noch mitgenommen. Ein leeres Blatt Papier. Leer. Was hätte er mir geschrieben? Mein Sohn, das ist dein Erbe. Dieser Schrank. Hätte er das geschrieben? Mein Sohn. Oder eher? Lieber Wolf. Lieber Wolf, mein Sohn. Oder etwa? Lieber Herr. Nein. Er würde schreiben, mein Sohn. Mein Sohn, du hast mich nicht gekannt. Vielleicht gleicht dein Gesicht meinen Zügen, wenn du lachst. Woher will er wissen, dass ich lachen könnte? Lachen, wenn ich seinen Brief lese. Die ersten Worte des Vaters. Lachen. Lachen? Damit ich ihm gleiche? Seinen Zügen. Mein Sohn, ich war zu alt, dir ein Vater zu sein. Länger als eine Nacht. Mein Traum war zu fliegen und vielleicht breitest du im Schlaf die Arme aus. Hast in der Schule das Papier gefaltet, wie ich diesen Brief falte. An Unbekannt. Meinen Sohn. Könnte er mir so schreiben? So vertraut? Oder wären es nur ein paar hingeworfene Zeilen? Könnte ich dir doch das Zittern meiner Lippen schreiben, die Narben meiner Hände als Zeilen ziehen, die Farbe meiner Augen wie ein Siegel auf den Umschlag drücken. Weiter. Vielleicht findest du in dem Schrank ein altes Paar Schuhe, in denen ich ging. Vielleicht noch Erde an den Schuhen, weil ich nicht fliegen konnte. Könnte ich denn überhaupt deine Schrift lesen? Wie kannst du dir sicher sein, dass ich Deutsch spreche? Vielleicht hast du die Sprache deines Vaters vergessen, denn du sprichst die Sprache deiner Mutter. Ihre Sprache. Von mir bleibt dir nur das Land in der Seele. Sieh die Flur dort, die zertreten unter ihren Rossen sinkt. Sieh den Mondstrahl in den Städten, der aus Türen und Fenstern blinkt. Sieh das Weib, das mit Gewimmer ihrem Todeskuss erliegt und zum Lohn beim Morgenschimmer auf den Schutt der Vorstadt fliegt. Deutsche, Deutsche, eurer Schande. Mr. Sand am Meeresstrande, Mr. Sterne zahllos Licht, Mr. Weite Weltkreis nicht. Mein Sohn, ich liege wie eine Landkarte unter deiner Haut. Nichts als der Brief des Notars in meiner Hand. Ihr Vater ist tot. Wir haben Ihre Adresse ermittelt. Sie sind der rechtmäßige Erbe, der nächste Verwandte. Nehmen Sie das Erbe an? Den Fluch. Das Erbe? Den Fluch? Sohn? Vergib mir nicht, nur so kannst du mich lieben. Ich will dich nicht lieben, Vater. Er hat die ganze Wohnung leergeräumt, bis auf den Schrank. Die Regale aus den Wänden gerissen, die Bilder abgehängt, bis auf ihren schwarzen Rand. Nur an den Schatten erkenne ich, wie er lebte. An den Druckspuren im Teppich. Dem Geruch der Zeit, die frische Farbe, die nur für eine Wand reichte, die Nägel, die er vergaß, ihr Rost, das Namensschild, der Fußabstreifer. Ich stand auf ihm, als ich den Schlüssel suchte, stand wie er vor der Tür, meine Schuhe in seinen Abdrücken. Ich habe nie ein Bild von ihm gesehen. Nie. Wenn ich an ihn denke, denke ich an eine Landschaft. Warum gelingt es mir nicht, von ihm zu träumen? Nur wenn ich schlaflos liege und mir mein Herzschlag unter dem Atem fremd wird, denke ich an ihn. Wie ich im Bett, nachts, mir die Schatten an der Wand zu Ungeheuern ausgemalt. Wenn ich die Decke über meinen Kopf zog und dachte, seine Schritte seien schon in meinem Zimmer. Eine Hand. Seine. Zöge schon am Laken. Nur durch die Angst erinnere ich mich an ihn. Ein Erinnern ohne Gesicht. Ohne Augen, die in meinen ruhen. Ohne eine Hand, die mich beruhigt. ohne Worte, in die ich mich einniste, unter denen ich mich verstecken kann. Die Angst. Mein Spielplatz war die Angst. Die Angst, dass du plötzlich vor mir stehst, wie ein Spiegel, den man zerschlagen will, damit das Unglück einen Grund hat. Und jetzt, was ist das? Was ist das? Wer? Wer? Wer ist das? Wer? Mein Vater. Ich glaube, ich sehe meinen Vater. Wo? In meines Geistes Auge. Der wäre ein weiser Vater, der seinen Sohn kennt. Du kennst mich nicht. Deinen Sohn. Und jetzt drücke ich dir die Augen zu. Hier. Und greife ins Leere. Nie hast du mir auch nur eine einzige Frage gestellt. Warum hängen an diesen Wänden keine Tapeten? Nicht einmal Raufasertapeten. Nur die nackte Wand. Feucht. Kalt. Es regnet. Es regnet durch die Wände. Der Staub liegt wie unter einer Klarsichtfolie. Alles frisch. Frisch gehalten für den ersten Blick. Das Zimmer singt. Die Asthma-Stimme des Kühlschranks. Es gibt keinen Kühlschrank mehr. Keine Tür, die sich öffnet. Ein Fenster aus Licht. Die Milch in der Glasflasche. 2-3 Tomaten, etwas Aufschnitt. Teebutter. Das Insulin. Seine Schritte vom Kühlschrank zum Küchentisch. Das Luftholen am Fenster. Der Gruß in den Himmel. Flugzeuge wie Vogelschwärme. Flieger. Und mein Sohn, hättest du nicht auch deine Hand in die Luft gestreckt? Hand angelegt für Deutschland. Hättest du dein Schicksal in die Hände genommen? Wäre dir lieber die Hand abgefallen, als von deinem Glauben abzufallen? Hätte deine Hand nicht auch abgedrückt? Hätte deine Handschrift sich nicht auch verändert in dieser Zeit? Ich. Und wärst gelaufen, gerannt, geflohen? Ich. Hätten deine Hände nicht getrennt zwischen wertem und unwertem Leben? Ich. Hätte sie nicht deine Hand das Gift in die Spritze gezogen und in die Adern gedrückt? Ich. Hättest du die Kinder auf deinen Händen getragen, denen deine Kameraden die Köpfe zerschlugen? Ich. Auf den Bordsteinkanten? Ich. Bist du nicht selbst nur eine Handbreit entfernt? Ich. Von dem, was meine Hände taten? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Ich hätte Angst gehabt. Ich sehe all das, was ich nicht beschreiben will, weil es nur umschreibt, was jenseits der Sprache liegt. Das Unbeschreibliche. Gäbe es eine Sprache dafür, bliebe mein Herz stehen. Du hast alles gewusst. Deine Hände wussten, deine Augen, deine Sprache wusste, deine Arme wussten, dein Herz wusste. Ich weiß, dass ich wie mein Vater hätte sein können. Und dieses Wissen ist es, das ich nie vergessen will. Damit ich nicht vergessen muss. Ich? Das ist meine einzige Chance, dein Sohn zu sein. Vater. Ich weiß nicht einmal, wie alt du warst, als du mich gezeugt hast. Ich hatte keinen Vater. Und hätte viele Väter haben können. Warst du, Vater, ein Deutscher? Hättest du selbst Angst gehabt? Angst vor Deutschland? Ich habe Angst vor dir, Deutschland. Wort den Vätern erfunden, nicht uns Geschädigten, denen das Wissen Mühe macht beim Verlernen. Hättest du mich erzogen, antiautoritär erzogen? Schrei dich frei, kotz dich aus. Mach, was du willst. Wäre aufgewachsen mit unaussprechlichen Worten. Minima Moralia, Maxima Culpa, Marx, Mao, Macho. Wäre unser Wohnzimmer ein herrschaftsfreier Raum gewesen, ganz ohne Kanten. Und ich gegen eine Wand aus Gummi gerannt. Gegen ein Verstehen, das mich nie verstanden hätte. Weil es immer nur vorgab, zu verstehen. Mich zu verstehen. Ich verstehe dich. Wir sind Freunde. Hätte ich dich bei deinem Vornamen rufen müssen? Wäre es nicht feige gewesen, mir ein Freund, statt ein Vater zu sein? Hätte ich denn eine Chance gehabt, den Freund zu verraten, um den Vater zu gewinnen? Dein Pflichtbewusstsein, mich zu verstehen. Vater, was soll ich tun? Mach, was du willst. Diese Toleranz, die alles aufhebt, beseitigt. Wärst du nicht auch der Sohn eines Vaters gewesen? Eines Vaters des Schweigens. Ein Verschweigen der Schuld. Und nun wolltest du schuldlos sein. In deinem Annehmen der Schuld. Seiner Schuld. Die er nicht als Schuld begriff. Du machst, was ich will. Und die der Grund war für dich, sich von ihm zu befreien. Dich zu befreien. Ich mach, was ich will. Und du hättest geschwiegen durch Reden. Hättest mit mir über alles geredet. Mir alles erklärt. Hättest auf alles eine Antwort gehabt. Und ich keine einzige Frage. Was hätte ich machen sollen? Ich hätte mich als einen Feind erfunden. dir meine Liebe gezeigt, durch alles, was du hast. Doch du wärst schneller gewesen als ich, hättest vor mir Anzüge getragen und mir alles zu erklären gewusst. Und mir wäre nur geblieben, dich in meine Luftblase zu saugen, bis wir beide platzen und eins sind im Verlust. Du hättest alles gehabt, den Protest und danach den Profit, eine Biografie und das Ende der Geschichte. Du hättest mich mit deinem Porsche vom Flughafen abgeholt und mir, während das Verdeck sich öffnet, erklärt. Auch Bader fuhr Porsche. Nur schnelle Autos. Nur die besten. Deutsche Präzisionsarbeit. Ja, ich weiß. Ihr wart alle Sympathisanten. Und um ein Haar wärst du in den Untergrund gegangen. Wart ihr nicht alle um ein Haar? Um ein blondes Haar im Untergrund? Die Kämpfe unserer Generation waren nun einmal politisch. Nach den Vätern habt ihr eure Söhne auch noch erledigt. Gewinnmaximierung. Hättet uns freigestellt, weil wir nichts als Zitate sind. Zitate aus eurem Leben. Und aus den Schränken eurer alten Klamotten klauben, in den Plastikschalen mit zerfetzten Designer-Jeans sitzen und die Postmoderne monopolisieren, mit einem mexikanischen Bier in der Hand und machen, was ihr wollt. Während ihr noch wusstet, wie man Molotow-Cocktails mixt. Und wir können nichts, als unsere Feuerzeuge in die Luft zum Himmel strecken. Ihr hattet immer die richtige Gesinnung. Und wer nicht eurer Gesinnung war, war von Sinnen. The damage is done. Ihr hattet recht. And it's better to burn out than to fade away. Und was hätte ich dir antworten können? Auf dein Verständnis. Euer terroristisches Verständnis. Ich verstehe dich. Wir verstehen dich. Was hätte ich? Was hätten wir antworten können? Here we are now. Entertain us. Es ist alles ein Spiel. Und wir sind die Verlierer in dem Spiel. Weil ihr uns nicht mehr mitspielen lassen wollt. Sohn, ärgere dich nicht. Und wir uns für eure Bürotürme ketten müssten. Oder noch konservativer werden, als ihr es längst seid. Ja, Vater. Auch so ein Vater hättest du sein können. Deutschland, deine Väter. Das Zimmer dreht sich. Unter den Teppich laufen Ameisen. Ich spüre sie unter meinen Sohlen. Kolonnen von Ameisen. Unter den weißen Wänden Schimmel, Kolonien der Fäulnis. Ich höre die Autobahn. Der Schall überschlägt die Stadt. War da ein Klopfen an der Tür? Ein vorsichtiges Kinderklopfen? Oder ich höre nur das Blut in meinen Schläfen rasen? Die Einsamkeit, die mir Stimmen mehr findet. Geräusche wie eine Hand auf der Stirn, die fehlt. Vater? Ich habe dich nur durch deine Abwesenheit kennengelernt, im Blick meiner Mutter. Wenn eine Geste sie erinnerte, ein Wort, das nicht von ihr kam, sondern von dir. Nicht da zu sein, ist die grausamste Form der Nähe. Ich wollte mir dich vom Leib halten. Deine Abwesenheit. Jetzt ist es zu spät. Ich bin gelandet im Land meines Vaters. Und ich werde dich suchen und auslöschen, wo ich dich finde. Das ist mein Fluch. Dass ich dich nicht kenne. Und da ich dich nicht kenne, zwingst du mich, dieses Land zu sein. Deutschland. Denn ich kenne keine Differenz zwischen ihm, diesem Land Deutschland, und dir, Vater. Du bist in allem, weil du nirgends in meinem Leben warst. Meinen Vater zu finden, musste ich selbst mein Vater werden. Und alles, was du bist. Wer bist du? Ich suche überall. Das Unbedingte. Und finde nur Dinge. Ich stehe vor deiner Tür und begreife, dass der Boden, auf dem ich stehe, nicht größer sein kann als die zwei Füße, die ihn bedecken. Diese Ungeduld in mir bist du. Dieser Trieb, über jedes Bild am Himmel einen Begriff zu hängen, wie einen Horizont, den es auf den Boden zurückzieht und der doch unerreichbar bleibt. Ich fühle eine Gewalt in mir, ohne die ich das Wort Heimat nicht träumen kann. Ist es nicht eine Unverschämtheit, ich zu sagen, angesichts all jener, die es verloren? Ist das das Deutsche an dir? Dass du keine Lüge aussprechen konntest, ohne sie zu glauben? Zu glauben. Ich bin noch nicht am Flughafen. Nein. Auch nicht im Taxi. Ich kann nicht. Nein. Es ist noch Zeit. Doch, mir geht es gut, ehrlich. Ich bin allein. Was mit meiner Stimme ist? Der Staub. Es liegt zu viel Staub in der Luft. Du weißt, meine Allergie. Vielleicht hat er auch Katzen gehabt. Ja, Katzen. Ich melde mich, wenn ich die Wohnung verlasse. Mir geht es wirklich gut. Vater, warum muss ich mir ein Bild von dir machen und kann dir nicht einfach ins Gesicht schlagen? Meine Züge, aus deinem Gesicht schlagen. Du zwingst mich in ein Selbstgespräch, weil ich nicht anders mit dir sprechen kann. Warum gibt es hier nichts zu trinken? Ich werde, bevor ich gehe, in alle Ecken schiffen, damit du riechst, dass ich hier war. Dass deine Klarheit nichts ist als die Exponentialfunktion deines Winkeldenkens. Dieses ins Tote abstrahieren, statt einen Apfel in die Hand zu nehmen. Weißt du, was ein Apfel ist? In ihn zu beißen, ohne die Haut zuvor zu schälen und mit dem Messer die Kerne zu entfernen, den Stiel mit zwei Fingern in den Abfall zu werfen. Einfach ein Apfel. Ein Apfel. Zum Reinbeißen. Kein Elend metaphysischer Apfel. Kein Schuldapfel. Nur ein Apfel. Der Teppich ist scheußlich. Eine einzige Geschmacksverfehlung. Welche Möbel hattest du? War alles aus Eiche? Eichenholzfurnier? Einbauschränke. Eine lange Tafel. Das Bett. Alles Eiche. Welche Bilder hingen an den Wänden? Schlachtgemälde. Ein Rosenstrauß. Blaue Blumen. Hattest du je Blumen in deiner Wohnung? Hast du die Kinder auf der Straße mit meinem Namen angesprochen? Sie zu dir gelockt mit einem Eis am Stiel? Ihnen Schokolade versprochen? Schokolade. Wenn sie dir die Einkaufstüten hochbringen. Hast du ihnen zum Abschied flüchtig über die Wange gestrichen? Und dann vielleicht, als du sie durch deinen Spion verfolgtest, Tränen in den Augen gehabt? Hast du je geweint um mich? Dir Sorgen gemacht? Quälten dich Ängste? Ich wollte mein Blut austauschen lassen, als könnte ich dich so aus meinen Adern spülen und einem Fremden in den Körper pumpen, damit er es ertragen muss, dieses unendliche Kreisen, das das Herz speist. Dein Blut? Jetzt habe ich mir in den Finger geschnitten. Ich blute, das ist doch lächerlich. Ich blute. Wo hast du eingekauft? Das habe ich mich sofort gefragt. Gibt es denn hier kein Pflaster? In der Anonymität des Supermarkts. Oder wolltest du beim Bäcker mit deinem Namen erkannt werden? Ich will alles wissen. Alles. Hast du Rosen gezüchtet? Klavier gespielt? Bist du Auto gefahren? Auf der Autobahn immer auf dem Mittelstreifen? Hast du je dieses Land verlassen? Oder waren seine Grenzen auch die Umrisse deines Körpers? Die Kanten des Sargs, in dem du verfaulst? Der Notar wollte mir nicht sagen, ob du dich verbrennen hast lassen. Aber ich weiß, sie haben deine Asche aus einem Flugzeug gestreut. Ein Fallschirmspringer hatte sie in einem Plastikbeutel in seiner Hand. Und die Winde haben sie über das ganze Land verteilt. Und vielleicht trägt dich der Wind nach dem Regen durch dieses Fenster auf meine Hand. Und ich blas dich wie eine Wimper zurück in die Luft. Hat dich immer gefroren? Die Rippen des Heizkörpers unter dem Fensterbrett. Das Fließen der Wärme in die Hand auf ihnen. Aber die Kälte bleibt konstant. Nur meine Einbildung verändert die Raumtemperatur. Ich stehe unter einer Dusche und meine Haut gewöhnt sich an die Kälte des Wassers. Braunes Wasser. Wie lange muss es fließen, bis es klar wird? Ich könnte mich in meinen Mantel gehüllt in die Badewanne legen, die Fußleisten herausbrechen und sie in der Mitte des Zimmers verbrennen. Dein Brief zerrissen zwischen den Holzscheiten, bis das Feuer die Kälte deiner Worte überschreibt. Es zieht. Wie kann man in dieser Wohnung leben? In diesem Zug. Ein Leben lang. Oder warst du unempfindlich gegen die Kälte? War dir der Schnee ein Versprechen, das nicht enttäuscht, weil er, der Schnee, alles gleich macht? Weil nichts ihn aufhalten kann, weil er keinen Fehler kennt, weil er den Atem sichtbar macht? Liebtest du den Tau auf dem Grashalm oder die Traube im Frost? War die Natur dir eine Gewalt, ein Glück oder nichts als eine Idee? Könnte ich dich doch aus Worten wie eine Wirbelsäule zusammenfügen, die deinen Körper trägt. Und meinen. Aber vielleicht bist du nicht tot. Und du rufst mich an. Jetzt, mein Sohn. Öffne den Schrank. Lass die Rollläden herunter. Die Nachbarn werden dich beobachten. Ich weiß, es regnet. Zünde ein Streichholz an. Oder suche das Feuerzeug in deinem Sakko. Du hast es nicht verloren. Es ist in deiner rechten Tasche. Du darfst hier rauchen. Asche auf dem Teppich. Verfolge die Asche, wie sie auf den Boden. Ich weiß nicht, was er wirklich sagen würde. Mein Vater, wenn er anriefe. Er würde nicht fragen, wie es mir geht. Mein Sohn, wie geht es dir? Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin Ihr Vater. Würde nicht fragen, warum ich hier bin. Kein Wort der Entschuldigung. Keine Erklärung. Kein Stammeln am Anfang. Kein Suchen nach dem richtigen Tonfall. Nein. Ein freundlicher Befehlston. Bestimmt. Sehr bestimmt. Klare Anweisungen an einen Unbekannten. Den unbekannten Sohn. Oder alles ist eine Falle. Eine Verschwörungstheorie. Ja, eine Falle. Ein Scherz. Ich bin naiv. Als Sohn muss ich naiv sein. Nur der Naive überlebt den Realismus der Väter. Nur der Naive behauptet seinen Traum gegen die Traumlosigkeit. Nein. Er ist tot. Ich fühle es. Aber er gibt den Stab auch nach dem Tod nicht aus der Hand. Kontrolliert die Abläufe meiner Gedanken. Die Temperatur auf meiner Stirn. Den Knoten in meinem Kehlkopf. Er will in mir fortleben. Sich ein neues Gesicht ausleihen. Für die Zukunft. Meine Zukunft. Seine Narben glatt streichen. Auf meiner Haut. Bitte verbinden Sie mich. Sagen Sie, gibt es noch eine spätere Maschine? Ausgebucht. Setzen Sie mich auf die Warteliste. Am Ende muss ich hier noch übernachten. Die Hotels ausgebucht, die Flüge voll, über den Straßen das Gewitter und mein Vater erscheint mir als Geist. Wie weit ist es bis zur nächsten Grenze? Die größte deutsche Tugend. Der Neid der Väter. Er findet Ikarus ein Flügelpaar. Der Neid klebt auf seine Schulterblätter Federn, leichter als die Luft. Der Neid, nachempfunden den Schwingen der Vögel. Der Neid. Das Wachs tropft von der Kerze in der Hand des Vaters. Der Neid. Auf die Haut des Sohnes, den er zur Sonne schickt. Denn nur dort ist sein Platz, wo das Wachs schmilzt. Die Flügel von den Schultern fallen, wo die Wolken keine Kraft haben, ihn zu halten, kein Arm ihn auffängt. Die Schönheit ist der Fall. Der Rest wird entsorgt. Meine Schuhe drücken mich. Ich werde sie ausziehen. Nur noch ein paar Minuten, dann gehe ich. Vor den Vätern sterben die Söhne. Also lebst du und ich. Was ist mit mir? Mein Vater ist eine Fiktion. Ich kann ihn nur als eine Fiktion denken. Als etwas Ausgedachtes. Ein Phantomschmerz. Wie kann man denken, man könnte seine Vergangenheit mit einem Wort bewältigen? Aber vielleicht sehe ich auch vor lauter Vergangenheit die Gegenwart nicht. Die undeutscheste aller Zeiten. Und vielleicht ist längst alles anders. Du wirst mich fragen. Wie kannst du über Deutschland sprechen? Ohne Deutschland zu denken. Wie ein Teil deines Blutkreislaufs. Es ist wie ein Körper, der sich permanent erneuert und neu erfindet. Es ist wie ein Mensch, der alle 7 Jahre ein anderer ist, auch wenn die Farbe seiner Augen gleich bleibt. Seine Zunge gewöhnt sich an Worte, die sie vorher nicht kannte. Sein Gaumen prüft einen Geschmack, der ihm fremd war bislang. Seine Hände berühren Dinge, die sie sich ertasten müssen, wie ein Blinder seine Wege durch eine neue Wohnung. Dieses Land verändert sich, wie ein Mensch, der sich treu bleibt. Treu in der Veränderung. Treu seinen Metamorphosen. Treu den Metastasen in seiner Lunge. Dem Fieber hinter den Augen. Treu seinen Traditionen im Angesicht ihres Verschwindens. Hast du dich nie gefragt? Was soll ich mich gefragt haben? Gefragt. Ob dieses Land, das du nur kennst als die Zeilen unter deiner Sprache, das du nur kennst als eine Summe von Punkten auf deinem Bildschirm, als eine Erzählung aus der Fremde, einen Reflex deiner Erinnerung. Hast du dich wirklich nie gefragt? Ob dieses Land noch existiert? Ist Deutschland nicht längst nur noch ein Wort? Und das, was es benennt, verschwunden hinter der Welt, wie sie überall ist. Fließt durch die Flüsse nicht nur Wasser? Und der Himmel über den Dächern ist blau. Und der Konsum, die Sprache, die wir alle sprechen? Schwitzen die Männer nicht unter ihren Hemden im Sommer? Werden nicht die Dinge, die wir kennen, überall mehr? Und das, was den Unterschied macht, ist nur im Abschied begreifbar. This is not America. Aber ist es Deutschland? Ja, es ist Deutschland. Und selbst wenn es vergleichbar wird, und vergleichbarer. So bleibt doch das Unvergleichbare, das das Vergleichbare erst kenntlich macht. Vielleicht hat dein Land sich von dir verabschiedet, Vater, ohne dir einen Brief zu hinterlassen. Du hättest den Abschied mit deinen eigenen Augen sehen können. Und in meinen Augen ziehen die Sehnerven die Wände deiner Wohnung nach, spulen sich um den Schrank, der noch immer hier steht. Ich kam, um zu vergessen, dass meine Geschichte einen Ort hat, an dem alles begann. Dass meine Kleider den Geruch deiner Gegenstände annehmen wie einen fremden Atem, der sich beim Reden mit dem eigenen mischt. Ich gehe durch diese Zimmer nach dem Schrittmuster deiner Wege. Das Gehen beruhigt mich. Jeden Quadratzentimeter ergehe ich mir. Jede Fliese habe ich berührt. Ich habe die Steckdosen gezählt und ein zweites Mal die Wohnung leergeräumt, nachdem ich mir alles vorgestellt habe. Aber erst jetzt erinnere ich mich an all das, was ich sah in deinem Land, als ich kam, ohne zurückkommen zu wollen. Sind das eure Kinder? Sind alle eure Kinder so schön? Schön, wie aus einem Schnittmuster. Nein, ich habe auch andere Kinder gesehen. Solche, denen man es ansieht, dass ihr euch immer für alles andere mehr interessiert habt, als für eure Kinder. Die Kinder der Revolution leiden an Fresssucht, magern sich zu Tode, passen sich an bis zur Unkenntlichkeit und erklären sich solidarisch mit der Beliebigkeit ihrer Träume, sind käuflich. Ihre Utopie ist von eurer verschont zu bleiben. Sie reisen nach Kuba, Vietnam, just for fun. Sie tragen T-Shirts mit den Zeichen eures Kampfes und kämpfen nur damit, ob die Farbe harmoniert mit den Streifen ihrer Schuhe, dem Lidstrich unter den Augen. Die Insignien eurer Rebellion sind nichts als schicke Labels für ihre Plastiktaschen. Ihre Logik heißt Logo und die Logistik ihres Aufstands ist gespeichert auf dem Magnetstreifen ihrer Kreditkarten. Ist das unser Protest? Die Oberfläche auf der Tiefe eurer Gedanken. Die Zeichen zu löschen durch ihre Sichtbarkeit. Die Vervielfältigung eurer Einzigartigkeit als Massenware. Ihr habt die Jugend, eure Jugend, monopolisiert. Niemand ist so jung wie ihr. Und deshalb hasst ihr die Jungen. Und werdet wie eure Väter, ohne dass ihr es merkt. Auch wenn ihr andere Worte habt, euch kleidet, wie wir uns kleiden, eure Tarnung sind wir. Und deshalb erkennen wir euch nicht und müssen euch erst in uns finden, bevor ein neuer Kampf beginnt. Und ist es der Kampf, der uns die Nähe ermöglicht? Immer wieder nur der Kampf. Vater, du wärst sicher stolz. Würde dein Sohn stolz sein auf dieses Land, dessen Stolz immer die Erniedrigung des anderen war? Die hochgetragene Stirn, der gebeugte Rücken des Fremden. Ich könnte nur stolz sein, wenn dieses Land ein Teil von mir wäre und ich ein Teil von ihm. Wärst du stolz auf mich? Auf dieses Possessivpronomen. Mein. Mein Sohn. Mein Eigenfleisch und Blut. Mein Land. Mein Grundstück. Mein Haus. Meine Straße. Raus. In der sie brennen. Raus! In der sie geschlagen werden. Raus! An den Rand gedrängt. Vom Bürgersteig geschoben. Geschnitten. Übersehen. Ignoriert. Verachtet. Missachtet. Geächtet. Du hast hier nichts verloren. Jetzt habe ich meinen Flug verpasst. Könnte ich doch die ganze Nacht mit dir reden. Wäre es wie damals mit den Freunden, wenn wir uns im Garten um die Abziehbilder geprügelt haben. Dann säßen wir jetzt hier mit aufgeschlagenen Knien und könnten zusammen lachen, auch wenn es weh tut. Oder wir könnten hier sitzen, auf zwei Stühlen einander gegenüber und schweigen, vor den Worten mit den Augen erzählen, bis wir uns über das Wetter unterhalten. Die Sonne tief im Westen, das erste Fahrrad, das du mir geschenkt hast. Du hast mir nie ein Fahrrad geschenkt. Nie mit mir einen Drachen steigen lassen. Nie mir von den Nibelungen erzählt. Vom Lindenblatt auf der Schulter von Siegfried. Siegfried, dem Helden. Ich liebe Helden nur, wenn sie verwundbar sind durch Liebe. Warum hast du mir nie gesagt, wie man ein Mädchen küsst? Wann man ihr sagt, ich liebe dich? Hätte ich dir meine erste Freundin vorgestellt? Wären wir nervös am Rand der Couch gesessen? Was werde ich mit diesem Zimmer, diesem Schrank machen? Werde ich alles verkaufen? Und einfach vergessen. Alles vergessen. Vergessen, dass ich hier war. Und diese Wohnung der Zeit überlassen. Dem Schimmel? Dem Staub? Warum sind uns die, die wir lieben, immer dann so nah wie nie, wenn sie fern von uns sind? Ich gehe jetzt. Ich weiß nicht wohin. Auf die Straße vielleicht. Der Regen hat aufgehört. Ich schreibe dir meine Nummer auf den Schrank. Vielleicht komme ich zurück. Soll ich die Tür abschließen? Als ich an das Kind auf der Treppe dachte, fiel mir ein Spiel ein, das wir als Kinder spielten. Spielst du es mit mir zum Abschied? Es ist ganz einfach. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Und das bin ich. Such mich. Kalt. Vatersprache von Albert Ostermayer. Mit Christoph Zapatka. Ton und Technik Wilfried Hauer, Angelika Haller. Regieassistenz Stefanie Samisch. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.